So, Doc. Ja, Kathi. Was machen wir jetzt? Gute Frage. Was machen wir hier eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Ich habe gehört, wir haben vor, einen Podcast zu machen. Kann das sein? Ja, ich glaube auch. Hat er auch einen Namen? Ja, einen ganz wundervollen Namen hat der Podcast. Das finde ich auch. Ja, lange Recherche, Suche und Schweiß und Tränen aus dem Boden gestampft haben. Richtig. Und da sind wir beide am Ende auf den Namen gekommen. Cosmic Cortex. Genau. Es ist auch so eine schöne Fusion zwischen uns beiden. Richtig. Genau. Das Gehirn und der Weltraum. Das Gehirn und der Weltraum. Ich bin der Weltraum, ja. Das du bist der Weltraum, der ganze. Insgesamt. Ich bin allumfassend. Ja, und was für Themen wollen wir denn hier besprechen? Wir können ja einfach mal, wir steigen mal so ein, wir sind mal ganz, ganz plump und quatschen einfach darüber, was wir vorhaben, was wir hier machen wollen. Du kannst ja mal so ein bisschen in deinen eigenen Worten sagen, was du dir vorstellst, was du gerne in so einem Podcast mit mir besprechen willst. Ja, also der Podcast soll größtenteils über Wissenschaft gehen, meine Wortwahl, und das soll Rationalität und Psychologie, Biologie, Physik, Astronomie, nicht Astrologie, Doktor, beinhalten. Verdammt. Ja, wenn du möchtest, können wir auch gerne eine Folge über Astrologie machen und Esoterik. Ja, wenn das finde ich richtig. Das sind auch Themen, die müssen auch behandelt werden. Genau. Und was hast du dir so vorgestellt? Ja, ich glaube, da sind wir uns relativ einig dahingehend. Also, dass wir alle Themenbereiche, so, die uns persönlich interessieren, ne, aus dem Bereich Wissenschaft besprechen. Und natürlich immer unter dem Aspekt der Rationalität, Vernunft, der wissenschaftlichen Methode auch. Logik und Mathe. Genau. In gewisser Weise wahrscheinlich von mir auch vor allem Empirismus, dass man da viel Wert drauf legt. Und einfach querbeet guckt, was für Themen gibt es, was für spannende Themen aus der Wissenschaft. Und man sich die einfach raussucht und dann mal sich ein bisschen darüber austauscht. Und wir gucken einfach mal, was dabei am Ende rauskommt. Genau. Aber, Kathi. Ja, Doc. Wir werden nicht nur über Wissenschaft reden, sondern. Das stimmt. Wir haben ja tatsächlich sogar auch ein Real Life. Indem wir uns nicht nur mit Wissenschaft beschäftigen, sondern auch mit Kunst, Musik, Film, Spielen vor allem, Videospielen und so einem Krams, oder? Genau. Das ist bei dir auch so, oder? Ja, ziemlich, ziemlich. Für mich persönlich ist natürlich auch vor allem die Musik ein großer Aspekt, weil ich selber lange Jahre viel Musik gemacht habe und da finde ich es auch sehr spannend, sich darüber auszutauschen, über alle möglichen verschiedenen Genres, aber natürlich auch Filme, Serien und vor allem Videospiele, wo ich auch ein sehr großer Fan von bin, wo man, glaube ich, sehr interessant drüber reden kann, sich austauschen kann. Verschiedene Aspekte von diesen Medien, sage ich einfach mal, von diesen Kunstwerken im Prinzip sind es ja, dass ich austauschen kann und gucken kann, was man daran so toll findet, was da interessant dran ist. Und ich hoffe, dass es auch für die Leute, die uns hier zuhören, entsprechend auch interessant sein kann, dann unsere Perspektiven darauf einfach mal ja, zu erfahren. Genau. Ja, von meiner Seite ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant, vor allem, weil ich selber auch zeichne und male und schreibe. Und ja, ich zocke auch sehr viel und das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Mich da so ausgiebig drüber unterhalten und da freue ich mich auch eigentlich schon drauf, wenn wir dann mal bei Filmen, Serien oder Spielen ankomme, über die ich viel zu erzählen habe. Nicht nur du, ich freue mich da auch ziemlich drauf, ja. Weil es ist mal doch nochmal ein Kontrast, weil, muss ich vielleicht auch ganz kurz auch mal erwähnen, für Leute, die uns jetzt noch gar nicht kennen, dass wir ja schon andere Sachen auf YouTube auch machen und wo du auch gerade Schreiben erwähnt hast, ich glaube, da sind wir beide so ein bisschen zumindest auf der Ebene involviert, dass wir ja auch noch selber einen eigenen YouTube-Kanal haben, den wir betreiben und da andere Themen nochmal besprechen, die in gewisser Weise Überschneidungen haben auf jeden Fall mit dem, was wir hier machen, aber ein bisschen stärker fokussiert sind, glaube ich, als was wir im Podcast machen wollen und vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz sagen, was du so bei deinem Kanal aktuell machst und vorhast? Ja, ich rede auf meinem Kanal momentan über Rationalität. Das werden wir ja hier auch anschneiden. Ist alles ein bisschen auf Lernbasis, also educational Videos. Und ja, da ich gerade erst angefangen habe, gibt's eigentlich auch noch nicht mehr zu sagen, außer, dass ich halt momentan bei Rationalität bin, aber auch sehr, sehr gerne in die Physik und die Astronomie, nicht Astrologie-Doktor, gehen möchte. Und Ja, ich schaue auf jeden Fall, wie sich das entwickelt. Es macht auf jeden Fall bisher richtig Spaß. Und was machst du auf deinem Kanal? Aber Kati, ganz kurz, Ja, da fehlt was doch noch denn? was. Da fehlt doch noch was. Wissen wir jetzt eigentlich überhaupt, wie dein Kanal heißt? Das ist korrekt, das Nein. habe ich nicht erwähnt. Dabei wollte ich doch anonym bleiben. Ja. Ja, mein Kanal heißt Space Rationalist. Ja, am besten schreibe ich das nochmal in die Ja, das findet Beschreibung. ihr auch alles in der Videobeschreibung, unsere beiden Kanäle, dass ihr es das nochmal dann euch angucken könnt, natürlich. Aber genau, Space Rationalist, auf jeden Fall da gerne mal vorbeischauen. Genau. Ja, und ich bin ja vielleicht für manche, die das hören, ein bisschen bekannter, weil ich jetzt auch schon länger auf YouTube Videos mache über, ja, politische Themen in erster Linie, die ich immer versuche, aus wissenschaftlicher Sicht auch zu betrachten und Argumente mir angucke und analysiere. Viel zum Thema Feminismus und ja, aktuelle politische, sozialpolitische Geschehen, sage ich mal, sowohl im Internet, was Netzpolitik betrifft, aber auch in der realen Welt dahingehend. Und habe aber auch versucht, viele wissenschaftliche Aspekte immer in meinen Videos zu erklären, also Fallacies, also Fehlschlüsse, argumentative Fehlschlüsse, die Logik hinter Argumenten, wie man Quellen recherchiert. Und auch versuche ich in meinen Analysevideos immer wieder diesen Aspekt reinzubringen, wie wichtig es ist, eben Rationalität einzusetzen, Vernunft natürlich auch, sich entsprechend wissenschaftliche Daten anzuschauen und Studien heranzuziehen und entsprechend auf dieser Basis von empirischen Daten seine Meinung zu bilden und dann entsprechend zu einem Schluss zu kommen und nicht sich so stark von, ja, nur Intuition und nur spontanen Gefühlen leiten zu lassen, dahingehend, wie man denn die Welt betrachtet. Und natürlich der Aspekt der Selbstreflexion, was natürlich immer auch mitschwingt, wenn ich Argumente kritisiere, immer zu schauen, okay, warum sind denn Argumente dahingehend vielleicht nicht so optimal? Was könnte man darin verbessern? Und ich glaube, das wird auch eine Rolle spielen bei den Sachen, die wir hier besprechen, je nachdem, wie kontrovers die Themen vielleicht werden, wo wir auch verschiedene Meinungen haben können. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, wo ich mir vorstellen kann, dass da auch sehr interessante, ja, Aspekte einfach rauskommen, wenn wir vielleicht mal Themen haben, wo wir einfach wirklich verschiedene Standpunkte gegeneinander so ein bisschen ausspielen, sage ich mal. Dann haben wir auch so ein paar Formate schon überlegt, die da vielleicht sehr interessant sein könnten, wie man sich auch bei etwas vielleicht kontroverseren Themen darüber austauschen kann und dann vielleicht am Ende wirklich zu einem Konsens auch kommt, wie man da weitergehen kann. Das sind so, Löblich, löblich. ja, das finde ich auch. Und ja, wir stecken uns hier sehr hohe Ziele. Das heißt, Ich höre das schon. müssen wir schauen, Der ob wir das Druck überhaupt wird hinbekommen. stärker. Genau, der wichtige Punkt natürlich hier, dass wir jetzt versuchen, es ist nicht so wie in unseren Videos, die wir sonst machen, dass wir hier was Geskriptetes haben. Wir reden hier frei, wir gucken uns Themen an, informieren uns natürlich vorher und tauschen uns dann aus. Es wird also ein bisschen lockerer. Aber ich denke, dass dieser Grundtenor, den wir hier haben, auf jeden Fall, also in unseren Videos haben, der wird auch wahrscheinlich hier erhalten bleiben. Und wir versuchen immer, diese Perspektive mit reinzubringen. Aber nicht zu streng, nicht zu, ja, zu sehr fokussiert darauf, dass alles hier perfekt funktionieren muss. Es soll einfach wirklich so ein Gespräch werden, wo man sich einfach austauscht und da spontan entsprechend drauf reagiert auch. Genau. Das sehe ich genauso, Genau. Doktor. Das sehe Ja, ich genauso. jetzt haben wir noch einen Aspekt, den müssen wir noch Ja, ganz kurz erwähnen. ich wollte gerade fragen, ob wir hier, sind wir denn hier auch immer alleine, oder? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Das wäre ja gar nicht auszuhalten hier allein mit dir. Furchtbar. Also ich bin Nein, auch gerade schon wieder Quatsch. bei den 5 Minuten, die wir gerade reden, Ja, so es nervt genervt. total, ist unfassbar. Furchtbar. Nein, nein, auf keinen Fall. Wir haben uns überlegt, wahrscheinlich werden möglicherweise die ersten Folgen, die wir machen, ja, welche Themen wir besprechen, werden das mal mit uns beiden natürlich sein, aber wir versuchen auf jeden Fall für die Zukunft uns natürlich auch Gäste einzuladen. Gerade bei Themen, wo wir vielleicht persönlich nicht so die Expertise auch haben oder wo einfach es wichtig sein könnte, nochmal eine andere Perspektive einzuholen von jemandem, der vielleicht in diesem Themengebiet einfach irgendwie mehr Erfahrung hat oder schon wie drin arbeitet und so weiter. Und ich glaube, das könnte auch sehr, sehr interessant werden und das soll auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt sein, dass man hier wirklich Themen mit anderen Leuten auch besprechen kann. Da freue ich mich auch schon drauf. Gut. Ja, dann Ja. vielleicht noch organisatorisch. Wie haben wir uns das so vorgestellt? Was wollen wir hier? Welcher Regelmäßigkeit wollen wir das hier machen? Das ist die Frage. Das ist die große Frage, Das ist ja. die große Frage, die sich jetzt stellt. Also überlegt haben wir uns ja, dass wir das alle 2 Wochen schaffen, eine Folge hochzuladen. Wir wissen auch noch nicht so ganz, wie lang das wird. Das müssen wir ein bisschen austesten. Ja, aber alle 2 Wochen könnte man damit rechnen, dass mal eine Folge kommt. Außer wir haben jetzt mal irgendwie eine Serie oder Entschuldigung. Außer wir Schneiden haben jetzt raus. Außer wir haben jetzt mal eine Serie oder ein Videospiel, was uns so gepackt hat, dass wir sofort drüber reden müssen. Dann kann es natürlich sein, dass mal 2 Folgen innerhalb von 2 Wochen kommen. Aber wir legen uns jetzt nicht ganz fest, aber ungefähr alle 2 Wochen könnt ihr mit einer Folge rechnen. Genau, das ist so der Plan. Wir hoffen, wir können uns dran halten. Aber ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Das ist machbar. Ich glaube auch. Ja, ich glaube, dann sind wir mit unserer Vorstellung hier und unserem ersten, ja, Intro-Video im Prinzip fast schon durch. Oder möchtest du noch was erwähnen? Das ist eigentlich auch eine Regelmäßigkeit, dass wir uns dann immer hier etwas Alkoholisches genehmigen, während wir das tun. Es wäre aber gar nicht schlecht, oder? Bei so wissenschaftlichen Themen. Mein Bier ist gerade fast übergelaufen, deswegen musste ich kurz. Gute Bier. Das gute Störtebäcker. Mensch. Ja. Das hoffe ich. Also gerade bei so tiefgreifenden wissenschaftlichen Themen ist es doch gut, wenn man komplett betrunken ist. Auf jeden Fall. Ist bestimmt auch ganz spannend, was dann für ein kognitiver Müll aus uns raus blubbert. Ja, das ist richtig. Ist auch eigentlich ein spannendes Experiment dahingehend. Das sollten wir machen. Lass uns eine Studie machen. Genau. Besoffene Primaten vor dem Mikro. Sehr gute Idee. Ja, nein. Ich glaube, dann haben wir soweit alles abgedeckt. Es sei denn, dir fällt noch was ein? Nee, ich glaube, ich bin zufrieden. Nee, alles gut. Ja, dann würde ich sagen, ich freue mich. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit, die Folgen, die kommen werden, die Themen, die wir besprechen werden. Mhm. Und ja, ich wünsche allen, die das jetzt sich anschauen und die das dann auch später schauen werden, jetzt schon mal viel Spaß für die Zukunft dahingehend. Und wenn ihr Feedback habt, irgendwelche Ideen habt, Wünsche habt, vielleicht für Themen, schreibt uns gerne in die Kommentare unten rein. Auch in der Videobeschreibung nochmal gerne schauen, da sind unsere Oder Kanäle bei Twitter. Verlinkt. Ja, genau, auch unsere Twitter-Kanäle sind da wahrscheinlich auch verlinkt, wenn wir dran denken, das gleich zu machen. Und ja, dann sehen wir uns spätestens in 2 Wochen. Würde ich auch sagen. Oder so. Spätestens. Spätestens in 2 Wochen. Alles klar. Gut, bis dann. Bis dann.